Zum 50. Krönungstag der Vereinigung südostasiatischer Staaten, kurz ASEAN, führte Kim Yong-dae, stellvertretender Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVRK, am 7. August in der Kongresshalle Mansu-dae in Pyongyang mit den diplomatischen Vertretern der ASEAN-Länder in der DVRK ein Gespräch. Daran nahmen teil Bambang Hendrasto, außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der Republik Indonesien, Pham Bie-thung, außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der Sozialistischen Republik Vietnam, Pornkam Intaboadi, außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der Demokratischen Volksrepublik Laos, und Sin Bun-thuan, außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter des Königreiches Kambodscha.